Weizenkinder. Die Bauern sind also in die Falle ihres eigenen Erfolgs getappt. Sie haben sich abgerackert, um mehr Weizen zu produzieren, und ihre Dörfer sind gewachsen. Was sich ja erstmal gut anhört, oder? Aber das machte es für sie auch so schwierig, bei einer Missernte oder Tierseuche in ihr altes Leben im Wald zurückzukehren. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie es überhaupt angehen konnte, dass die Dörfer wuchsen, obwohl die Bauern sich doch so ungesund ernährten und so anfällig für Katastrophen waren. Genau diese Frage dürfte sich Sammler Gerippe auch gestellt haben, als er über Bauernschädels Antworten nachgedacht hat. »Sag mal«, überlegt er laut, »wie kann es sein, dass wir in unserer Gruppe nur 30 Leute waren, während dein Dorf mit all seinen Zahnschmerzen und Dürren 300 Bewohner hatte?« »Och, auch das ist eine lange Geschichte«, sagt Bauernschädel. »Egal, ich bin ein Skelett. Ich habe nichts Dringendes zu erledigen.« »Na gut, wie viele Kinder hattest du im Laufe deines Lebens?« 4, aber eins ist an einem Schlangenbiss gestorben, als es noch ganz klein war.« »Oh, das tut mir leid. Wie kommt es, dass du nur 4 hattest? Wolltest du nicht mehr?« »Machst du Witze? Du weißt doch, dass wir die ganze Zeit umhergezogen sind. Wir konnten gar nicht so viele Kinder tragen. Wir mussten warten, bis das jüngste Kind längere Strecken selbst laufen konnte, ehe wir an ein weiteres Baby denken konnten.« »Hm, ja, klingt vernünftig«, sagt Bauernschädel. »Außerdem«, fügt Sammler Gerippe hinzu, »haben sich unsere Kinder in den ersten 3-4 Jahren ausschließlich von Muttermilch ernährt. Und du weißt ja, solange eine Mutter stillt, wird sie meist nicht erneut schwanger. Wie war es bei euch Bauern? Wie viele Kinder hattet ihr?« »Meine Frau und ich hatten 8, antwortet Bauernschädel und legt seine Finger sanft auf die Stelle, wo einst sein Herz geschlagen hat. 8? Sammler Gerippe klappt die Kinnlade herunter. »Das war absolut normal. Meine Schwester hatte 10. Wir wohnten ja in einem Dorf. Wir brauchten unsere Kinder nicht mit uns herumzuschleppen. Außerdem haben wir unsere Babys sehr schnell von Muttermilch auf Getreidebrei und Schafsmilch umgestellt. Deshalb konnten die Frauen schon nach 1 oder 2 Jahren das nächste Kind bekommen.« »Aber warum wolltet ihr überhaupt so viele?« fragt Sammler Gerippe verblüfft. »Je mehr Kinder man hat, desto mehr Hände packen bei der Feldarbeit mit an. Und desto mehr Augen behalten die Tiere und mögliche Diebe im Blick. Außerdem haben unsere Priester und Häuptlinge uns ermuntert, möglichst viele Kinder zu bekommen. Sie wollten, dass wir stärker sind als die Nachbardörfer.« »Aber wo habt ihr das Essen für so viele Kinder hergenommen?« »In guten Jahren war das kein Problem. Wenn wir eine Rekordernte hatten und es den Schafen gut ging, lebten meine Kinder sogar wie im Schlaraffenland.« »Und in schlechten Jahren?« fragt Sammler Gerippe. »An die schlechten Jahre denke ich nur ungern«, seufzt Bauernschädel. »Wenn die Heuschrecken oder die braunen Punkte kamen, die Regenwolken ausblieben oder die Schafe an irgendeiner Seuche starben, gab's nicht genug Getreidebrei und Milch. Dann starben viele Kinder. Nur 4 meiner 8 sind erwachsen geworden und haben ihrerseits Familien gegründet. Wie gesagt, unbeabsichtigte Folgen.«